Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer mittwochs. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, erste Anruferin ist Nadine und sie ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Nadine. Um was geht's? Ich bin in einen älteren Mann verliebt. In einen älteren Mann? Ja. Du bist 21. Ja, genau. Wie viel älter ist denn der Mann? Also er ist 40. Ah, das geht ja leichter. Der hat jetzt gesagt, er ist 70. Nein. Er ist 40. 20 Jahre älter als du. Ja, sozusagen. Könnte grob gerechnet dein Papa sein. Ja. Mit gutem Willen würde man das hinkriegen. Ja, könnte man so sagen. Kann genau. man so sagen, ja. Ja, und? Frage ich mal ganz keck. Ja, also das Problem ist, ich arbeite in einem Hotel. Mhm. Und er wohnt halt hier als Hotelgast. Ach so. Ja, und das halt schon seit über einem Jahr. Wie, er wohnt seit einem Jahr permanent in dem Hotel? Ja, außer halt am Wochenende, da fährt er dann nach Hause. Ach so. Also, weil er hier in der Nähe arbeitet. Ach so. Und mhm. Und geht das jetzt auch schon seit einem Jahr? Nein. Wie lange bist du schon in ihn verliebt? Das kann ich nicht genau sagen. Also ich würde sagen, seit ein paar Wochen. Ach so, das geht ja noch, also ein paar Wochen. Ja, aber es ist schon sehr heftig. Ist es denn, passiert es nur in dir im Moment? Oder ja, habt ihr... Das weiß ich nicht genau. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Also du hast mit ihm noch nicht drüber gesprochen und hast ihm auch noch nicht... Nein, ich habe es ihm noch nicht gesagt, weil ich halt auch eben Angst habe, dass er dann hier auszieht und mein Chef dann halt auch einen Grund möchte, warum er auszieht und weil ich halt dadurch auch meine Arbeit verlieren kann. Verstehe. Du kennst ihn ja nun schon länger, ne? Also was man so kennen nennt. Man begegnet sich im Hotel oder du servierst irgendwas oder egal, was auch immer. Ja. Hat er dir denn immer schon ganz gut gefallen? Ja, ich sag mal, er hat eine jungenhafte und sehr sympathische Art. Mhm. Sehr faszinierend und interessant. Nun ist ja sonderbar, dass das erst seit ein paar Wochen bei dir oder vor ein paar Wochen gefunkt hat. Versuch das mal zu rekonstruieren. Warum gerade da? Ist da irgendwas vorgefallen? Hat er besonders nett gelächelt oder irgendwas gemacht? Nein, eigentlich gar nicht. Es war halt auf einmal dieser Funke da. Und ja, also letzten Freitag ist mir das erst so richtig bewusst geworden. Mhm. Also da habe ich halt eben total weiche Knie gehabt und habe gedacht, ich würde jeden Moment wegklappen und Letzten Freitag. Das heißt, du bist jetzt so richtig im Verliebtseinsrausch. Ja, genau. Sozusagen. Denkst Tag und Nacht an ihn. Ja. Kriegst wirklich Schmetterlinge in den Bauch, wenn du ihn siehst im Hotel. Ja, also ich warte halt auch schon immer drauf, wann er dann kommt. Ach so. Ich weiß ungefähr, wann er von Arbeit kommt. Mhm. Und weißt du irgendetwas über sein Leben, ob er beispielsweise verheiratet ist oder Kinder hat? Ja, das weiß ich. Also ich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ viel von ihm. Wie hast du das rausgekriegt? Also ich weiß, dass er verheiratet ist. Mhm. Seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr erst? Ja. Er hat mir halt auch gesagt, nur aus steuerlichen Gründen, aber ich denke mal, dass das eher nur ein Scherz war. Achso, also ihr redet schon so miteinander? Ja, wir reden sehr viel miteinander. Weil man sich so kennt und dann unterhält man sich auch. Ja, wir sehen uns halt auch nach der Arbeit, weil ich halt eben auch im Hotel wohne. Mhm. Und ja, er ist halt quasi so mein Nachbar. Mhm. Achso. Ja, wenn ihr so miteinander redet, hast du denn den Eindruck, dass er sich für dich auch ein bisschen interessiert oder ist das eigentlich nur so eine Freundlichkeit? Nee, ich denke schon, dass er sich für mich interessiert. Also so bringt er es jedenfalls rüber. Mhm. Also er ist verheiratet seit einem halben Jahr aus steuerlichen Gründen. Ja. Aber immerhin ist er verheiratet. Ja, er ist verheiratet. Hat er Kinder? Ein Stiefsohn hat er, soweit ich weiß. Also selber keine. Wie lange ist er mit seiner jetzigen Frau schon zusammen? Das weiß ich nicht. Das habe ich mich noch nicht getraut zu fragen. Mhm. So, jetzt haben wir ein Problem, ne? Du ja, 21, er 40. Ja. Du angestellt in dem Hotel, in dem er die ganze Woche über wohnt. Große Konflikte drohen da. Du wirst vielleicht riskierst deinen Job, wenn du dich da zu weit raushängst. Es könnte sein, dass er das Hotel verlässt. Also ein richtig vermintes Gelände, ne, auf dem du dich da jetzt. Ja, also ich würde sagen, Problem ohne Ausweg. Das ist wirklich schwierig. Ja. Das ist wirklich schwierig. Ich würde an deiner Stelle erstmal abwarten, Nadine. Nun ist es ja wirklich ganz frisch, dass du das erstmal für dich erkannt hast, ne? Dass du in ihn verliebt bist oder dass du dich für ihn interessierst. Ich würde abwarten insofern, ob irgendwelche ernstzunehmenden Signale von ihm kommen, dass er an dir auch interessiert ist. Ja, ich denke, das werde ich morgen sehen. Oder besser gesagt, heute Abend. Was ist heute Abend? Nun ja, also ich habe so ein kleines Problem mit meiner, ja, Dusche. Mit einer Dusche? Ja, genau, die ist irgendwie kaputt und er wollte halt morgen sich das mal anschauen, weil er sich damit auskennt. Achso, da kommt dann nicht der Techniker vom Hotel, sondern der Gast macht das dann. Ja, ja, genau. Ja, also ich würde die Lage an deiner Stelle jetzt mal scharf beobachten, das tust du ja sowieso, mich doch noch zurückhalten. Und mal sehen, wie er so drauf ist. Ich meine, was man ja sehr ernst nehmen muss, er ist frisch verheiratet. Nun sagt er aus steuerlichen Gründen, das mag ja formal auch stimmen, aber er hat sich immerhin für die Ehe entschieden. Das heißt, da ist eine Frau und da ist vermutlich auch eine Liebe in seinem Leben. Ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ne? Also wenn da nichts Besonderes kommt von seiner Seite aus, würde ich versuchen, an deiner Stelle, ich weiß, das ist nur sehr leicht gesagt, das Ganze doch wieder ein bisschen zurückzuschrauben. Ja, nur wie gesagt, ist halt eben ein Problem, weil ich ihn jeden Tag sehe. Ist mir klar. Deswegen auch der Rat, Lage beobachten, aber in Deckung bleiben. Ja, ich weiß nicht, also von ihm kommt dann halt auch so manchmal so Sprüche rüber. Ja, da weiß ich einfach nicht, wie ich. Ja, man darf das auch dann nicht so überinterpretieren. Natürlich flirtet man gerne mal ein bisschen. Oder wenn er mit einem jungen Mädel zu tun hat, die nett ist, dann ist man auch nett. Vorsichtig, ne? Das muss nicht unbedingt was heißen, wenn er dann auch nett zu dir ist. Also Nadine, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Du bleibst am Ball, beobachtungsmäßig, und wir unterhalten uns mal so in 2 Wochen nochmal. 2, 3 Wochen. Ja. Und wenn es sich dann zugespitzt hat, dann müssen wir einen richtigen Schlachtplan machen. Okay? Ja, sollen wir so verbleiben? Ja. Alles Gute. Toi, toi, toi. Und sei tapfer, wenn er morgen da deinen Wasserkran repariert, heute Abend. Ne? Ja, ich werde versuchen, mich zurückzuhalten. Ja, ich bitte drum. Tschüss, Nadine. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Offene Sendung heute Nacht. 0800 5678 111. Ein bisschen Post zwischendurch. Ein Fax habe ich bekommen. Hi, Domian. Riesengroßes Lob an deine Sendung. Ich bin zwar erst 15 Jahre alt, gucke aber jeden Abend deine Show. Du hast einfach eine so beruhigende Stimme und ich find's toll, wie du jeder Person helfen kannst und so mitfühlend in die Kamera gucken kannst, obwohl du nur dieses tote Objekt vor dir hast. Ich hoffe, du hörst nie mit deiner Sendung auf. Mach am besten auch am Samstag und Sonntag. Henrik aus Lingen hat das gefaxt. Dann ein Fax von Björn aus Aschaffenburg, der schreibt: Hi Domian, du hattest vorige Woche einen Typ in der Sendung, der von seinem Astralkörper redete. Er erzählte, er könne mit dem Astralkörper seinen wirklichen realen Körper verlassen. So ein Blödsinn, welch einen Schrott Menschen sich einbilden. Jetzt begrüße ich herzlich Cornelia und Cornelia ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Cornelia, was ist dein Thema? Schweres Thema. Ich habe Sonntag meinen Mann verloren. Am Montag? Sonntag. Am Sonntag. Durch einen Unfall, oder? Ja. Was ist denn passiert genau, Cornelia? Der war im Unfall verwickelt, der auf der A42 war. Sag's nochmal, ich habe es nicht richtig verstanden. Auf der A42 war Samstagabend schwerer Unfall. Ja. Mein Mann wollte helfen und ist Sonntagmorgen gestorben. Also ihr wart gar nicht der in den Unfall verwickelt, sondern ihr seid zu dem Unfall gekommen und dein Mann wollte helfen? Ja. Und was ist dann passiert? Wieso ist er verletzt worden? Er sagt, mein Vater war dabei. Dein Vater war dabei? Ja. Mhm. Und der Wagen vor ihm ist in Schlingern gekommen, mhm, und hat sich gedreht. Mhm. Er ist rechts ran. Die Straße war frei, die Autobahn. Mhm. Er ist hin zum Wagen. Ob er einen gesehen hat, dem er helfen wollte, da, ja, kann nur, weil er war nicht leichtsinnig, dass er so auf die Autobahn einfach geht. Mhm. Und dann kam Mercedes, der muss an Autos, die schon mit Warnblinke da standen, vorbeigefahren sein, mhm, ist in den Wagen reingeknallt. Mein Vater sagt, der Wagen ist hoch und auf ihm gelandet. Und auf deinen Mann draufgefahren? Ja. Dein Mann, der daneben stand und eigentlich helfen wollte. Ja. Und ist auf deinen Mann draufgeknallt, dieses ganze Auto. Ja. Das hat dein Vater gesehen. Er hat das voll mitgekriegt. Er hat ihn hinterher noch liegen sehen, so ganz hilflos. Ist er denn an dem Unfall auch dann sofort verstorben? Nein. Wir haben ihn erst versucht zu stabilisieren und dann ist er ins Klinikum gefahren worden, mhm, wurde sofort operiert. Mhm. Die haben Stunden operiert, um die inneren Blutungen zu stoppen. Mhm. Aber die inneren Blutungen waren das Schlimmste. Er hatte auch noch Becken kaputt und die Beine kaputt. Mhm. Bist du denn dann sofort informiert worden und bist in das Klinikum gefahren? Ja, meine Eltern haben mir dann Bescheid gesagt, mhm, dass sie wieder hier waren. Und dann sind wir... Wir mussten ja erst suchen, wo er ist. Mhm. Wir wussten nicht, in welchem Krankenhaus. Ach so. Und mein Bruder ist mit mir hingefahren. Mhm. Lebte da dein Mann noch? Ja. Ja. Er war aber schon in der OP. Mhm. Und als er denn aus dem OP-Saal wieder herauskam, hast du ihn da gesehen? Nein. Nein. Ich durfte nicht. Wir waren auf der Intensivstation und die Schwester sagte, es ist besser, sie gehen zurück, wenn er jetzt hochkommt. Mhm. Ich habe das Blutdruckgerät noch gehört. Ich habe gedacht, wir machen ihn jetzt fertig, dass ich dann zu ihm kann. Aber da war er noch in akuter Lebensgefahr. Mhm. Ist er denn dann in der Stunde oder in den Stunden auch verstorben? Auch noch nicht. Auch noch nicht. Wann ist er denn verstorben? Wir sind so um 5:30 nach Hause. Und um 9 Uhr kam der Anruf, dass er nicht mehr lebt. Ja. Wie alt war dann dein Mann? Letzten Monat 49 geworden. 49 geboren? Hm. Habt ihr Kinder, Cornelia? Nein, leider nicht. Hm. Wie lange wart ihr zusammen? Wie lange kennt ihr euch? 17 Jahre. Hm. Wir haben vor knapp 6 Jahren geheiratet. Mhm. Im Prinzip alles in Ordnung so. Gesunder Mann, keine Probleme. Genau. Mhm. Wir haben uns geliebt. Es war wie eine Einheit. Mhm. Wir waren eins. Mhm. Als der Anruf kam von dem Klinikum, dass er verstorben ist. Mhm. Warst du da alleine oder warst du bei deinen Eltern? Ich war alleine. Mhm. Aber ich muss so geschrien haben, mein Bruder wohnt unter mir. Mhm. Die haben gesagt, die haben das sofort gehört. Die, mhm, sind raus und kamen mir schon entgegen im Flur. Ich habe den ganzen Schmerz rausgeschrien. Mhm. Bist du denn dann oder seid ihr dann in das Klinikum gefahren? Ja. Und dann hast du ihn auch noch mal gesehen? Ich durfte noch mal rein. Ja. Obwohl der Arzt hat mir abgeraten, weil noch die ganzen Maschinen dran waren. Mhm. Und was hat sich denn für einen Anblick dir geboten, als du dann in das Krankenzimmer kamst, auf die Intensivstation? Ja, wir haben abgedeckt. Wir haben den Kopf so weit freigelassen, haben, mhm, ihn aber an einer Seite noch verbunden, weil die ganzen Schläuche da wohl noch dran, mhm, gewesen waren. Das heißt, du hast gar nicht so viel gesehen von ihm, auch von dem Gesicht nicht viel mehr gesehen? Nur eine Hälfte. Mhm. Mhm. Nur eine Hälfte. Und man Bruder sagt, es war gut, dass ich ihn nicht ganz gesehen habe. Ich habe noch seine Hand nehmen dürfen und weil ich nicht glauben konnte, dass er tot war. Er ist aus dem Haus gegangen und es war alles in Ordnung und ich konnte es nicht fassen. Ich sag, Mensch, mach die Augen auf und das besonders Tragische an dieser Geschichte ist ja, dass er quasi beim Helfen selbst zum Opfer wurde. Aber es war seine Art, es war... Das war sie sonst, ansonsten wäre er nicht er gewesen. Mhm. Das sagen auch alle. Ich habe auch sehr viel Zuspruch. Es helfen mir alle, es lässt mich keiner alleine. Ja. Nur. Du hast eine Familie, das habe ich gerade schon rausgehört. Dein Bruder wohnt unten. Was ja in so einer Situation sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man Angehörige hat, Freunde hat, die einem, die einen auffangen. Natürlich ist man mit dem Schmerz letztendlich alleine, aber es ist schon sehr wichtig, jemanden zu haben. Ist auch außerhalb die Familie, kommen alle, oder du kannst kommen, ruf jederzeit an. Sag mal, Cornelia, die Menschen, die er retten wollte, denen er helfen wollte, was ist denn mit denen passiert, weißt du das? Mein Vater sagt, der Fahrer aus diesem vorigen Wagen, der hätte neben ihm gestanden. Ich sage, es muss aber noch irgendwas gewesen sein. Sei es eine Decke, wo er dachte, es wäre noch jemand da hinten oder vorne dran, weil er wäre nicht stehen geblieben mitten auf der Autobahn. Er war besonnen in der Hinsicht. Er war zwar sehr hilfsbereit und aber es muss irgendwas gewesen sein, sonst wäre er nicht da stehen geblieben. Hast du mit deinem Mann oder habt ihr mal so über so etwas gesprochen, dass man plötzlich sterben könnte durch eine Krankheit oder einen Unfall, plötzlich getrennt werden könnte? Gar nicht. Niemals? So was haben wir gar nicht gedacht. Wir haben zwar schon mal so gesprochen über Beerdigung, so wie man es schon mal macht. Und ich erfülle ihm auch seine Wünsche, so wie er es möchte. Wann ist denn jetzt die Beerdigung? Freitag. Freitag. Und nur eine Trauerfeier, weil er wollte eingeäschert werden. So weit habt ihr es dann doch schon besprochen gerade? Ja. Hast du Angst vor dem Freitag? Ja, sehr. Ich bin auch in ärztlicher Behandlung. Ich kriege starke Tabletten. Aber die Angst bleibt, weil es ist so ein impulsiver Abschied. Jetzt die letzten Tage, die letzten Nächte, ich vermute mal, dass du fast überhaupt nicht geschlafen hast. Nein, trotz der Tablette nicht. Auch jetzt, ich habe eine Tablette genommen und ich fühle mich zwar so ein bisschen wie besoffen, aber der Schlaf kommt nicht. Ich habe vorhin gedacht, jetzt bist du schön müde, aber es geht nicht. Cornelia, ich glaube, dass ganz, ganz viele tausend Menschen, tausende von Menschen jetzt mit dir mitfühlen. So auch ich. Ist auch jeder. Ich kenne auch so viele. Er ist hier groß geworden und sie sind alle erschüttert. Und wenn sie dann noch hören, dass es durch den Unfall war, weil er helfen wollte, aber wie, von jedem kommt ein Aufschrei. Aber was für ein guter Mensch er dann war, dass er da sofort dann ausgestiegen ist, das würden ja so wenige Leute nur machen. Und dass er dann selbst in der Situation hatte helfen wollen, was ja immer gefährlich ist, auf der Autobahn irgendwas zu machen. Er hat auch immer gesagt, wenn auf der Autobahn mal was passiert, steige ich nicht aus. Sind wir auf der linken Spur, steige ich auf der Fahrerseite aus und... Aber vermutlich hat er wirklich irgendwas Schlimmes gesehen, dass er dachte, ich muss sofort was unternehmen. Mein Vater hat auch, ich nehme mal an, nur diesen Blickwinkel gehabt, weil es heißt, sie ist eine Geisterfahrerin gewesen. Die muss vorher gewesen sein. Ob dieser vorige Wagen das gesehen hat, ich weiß es nicht. Mein Vater besteht darauf, dass keine Geisterfahrerin war. Aber ich nehme auch mal an, vielleicht hat er nur den Blickwinkel gesehen. Bleib hier. Liebe Cornelia, ich möchte dir mein ganz, ganz, ganz tiefes Beileid aussprechen. Danke. Ganz tiefes Beileid. Ich kenne dich nicht, ich kenne euch nicht, aber es tut mir sehr, sehr leid, Wenn man sich in die Situation versetzt, glaube ich, kann man das so gut mitfühlen, wie grauenhaft das ist und wie schrecklich das ist. Sei froh, dass du dass du gute Leute um dich herum hast, dass du jetzt nicht ganz alleine da stehst. Und sei jetzt tapfer, die nächsten Tage, das wird noch sehr schlimm werden, auch der Freitag. Ich habe Angst vor Freitag. Ja. Wahnsinnig Angst. Ja. Ich möchte sehr gerne, Cornelia, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch weitersprichst. Du verstehst, dass wir nicht so ganz lange hier reden können in der Sendung. Das ist der Peter, ein sehr netter Kollege. Du legst jetzt bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir wirklich ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und denk einfach immer an deinen verstorbenen Mann. Denk immer, was er gerne würde wollen, wie du dich fühlst und wie du dich verhältst. Ich glaube, dass einem das sehr viel helfen kann. Er will ja, dass du gar nicht so leidest. Nein, das hätte er gar nicht gewollt. Nein, das würde er nicht wollen. Aber das ist aber im Moment aber auch ganz normal, dass du unendlich traurig bist. Und weine, wenn du dir zu weinen zumute ist, mach alles, schütt dein Herz immer aus, wenn es dir danach ist. Ich kann schon fast nicht mehr weinen. Ja. Mit den Tabletten geht es jetzt. Ja. Es kommt aber zwischendurch immer wieder hoch. Und dann dieser Anruf. Ja. Wir machen das jetzt mal so. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Alles Liebe und schöne Grüße von mir. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Jetzt bin ich verbunden mit Petra. Hallo Domian. Petra ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Was ist dein Thema, Petra? Ja, mein Thema ist, dass mein Freund bisexuell ist. Wir jetzt mittlerweile knapp 8 Jahre zusammen sind. Und ich das aber auch erst nach 6 Jahren erfahren habe. Also du weißt es erst seit 2 Jahren quasi. Seit knapp 2 Jahren. Und ich glaube, er hätte mir das auch nie gesagt, wenn er nicht immer deine Sendung geschaut hätte. Er sagte nämlich, dass solche Themen schon des Öfteren bei dir eben diskutiert wurden. Und aufgrund dessen hat er mir das halt gesagt. Also das war so ein richtiges Outing. Irgendwann habt ihr zusammengesessen und hat er gesagt, ich muss dir mal was erzählen, so und so und so. Was heißt das denn? Heißt das, dass er ausschließlich oder nur bisexuell veranlagt ist oder lebt er auch die andere Seite heimlich? Er hat diese 6 Jahre halt heimlich gelebt und er lebt das also nicht jetzt so im privaten Bereich, also bei irgendjemandem in der Wohnung oder bei sich in der Wohnung aus, sondern ich weiß nicht, ob du sowas kennst, dass sowas eben auch auf Parkplätzen natürlich gelebt wird. Übrigens unser Thema morgen, anonymer Sex. Aha. Ja, kann deine Freund vielleicht auch anrufen. Ja. War das nicht ein Hammer für dich, als du das zu erfahren, der Freund ist bisexuell, ist ja noch nicht so schlimm, finde ich, solange er dir treu ist. Ja, er ist mir auf jeden Fall treu. Moment, er ist ja eben nicht treu, wenn er solche Sachen macht. Ja, also ich habe damals gesagt, also wenn es eine andere Frau wäre, dann wäre das was anderes für mich gewesen. Da hätte ich gesagt, also bis hierhin und nicht weiter. Warum eigentlich? In dem Fall hat er gesagt, das ist halt so der 5 oder 10 Minuten Spaß, in Anführungsstrichen. Und so dieser Reiz, dass es auch im Freien passiert. So, jetzt erklär du mir mal, Petra, wo der Unterschied zu finden ist zwischen, zwischen Frau und Mann. Wenn dein Freund jetzt auf einen Parkplatz, das gibt's ja auch für Heterosexuelle, auf so einen Parkplatz fährt und die schnelle Nummer mit einer Frau dort schieben würde, das wäre für dich schlimmer als das, was... Ja, weil ich genau weiß, ich kann ihm nicht das geben, was ein Mann ihm gibt. Wenn es eine Frau wäre, würde ich denken... Na, da ist ja irgendwas, was ich ihm nicht geben kann. So, 6 Jahre hat er das verheimlicht und hat es dennoch nebenher praktiziert. Ja, ja. Warst du da nicht doch sehr, sehr enttäuscht, dass er so etwas Elementares, was ja seine Person ausmacht, dass er das unter den Tisch hat gekehrt und dir verheimlicht hat? Ja, also es gab auch sehr, sehr viele heiße Diskussionen abends, stundenlang. Und gut, ich habe mich dann irgendwann so damit auseinandergesetzt, auch mal alleine, habe auch sehr viel geweint, muss ich dazu auch sagen. Aber ich sag mal, so nach 2, 3 Monaten habe ich halt gesagt, na gut, es ist so, wie es ist. Mhm. Und jeder so, wie er das gerne möchte. Mhm. Und bin dann auch irgendwann mal mitgefahren. Wie? Wie mit zu einem solchen Sexparkplatz? Ja, da, wie gesagt, also das machen wir jetzt, also das erste Mal mitgefahren bin ich vor knapp über einem Jahr. Wie, und du fährst jetzt immer wieder mit? Ja, ab und zu mal, ja. Und dann? Und ja, man hat da ja auch schon so einige Bekanntschaften geschlossen. Sind ja eigentlich immer so die gleichen Leute da. Das ist ja nun wieder sehr schräg. Ja. Du fährst also mit zu dem Sexparkplatz. Ja. Er steigt aus, um sich da irgendeinen Mann zu suchen, mit dem er Sex hat. Du sitzt weiter im Auto oder gehst du mit raus? Nein, ich bleibe im Auto. Und was machst du im Auto? Ja, ich warte dann so die 15, 20 Minuten. Das ist ja abgefahren. Ja, und wie gesagt, es sind halt sehr viele Leute da, die immer da sind. Das heißt, du hältst da schon mal ein Pläuschchen dann mit dem einen oder anderen. Fahrt ihr da am Tage hin oder nachts? Manchmal so am Tag, aber meistens so Dämmerung abends. Also wenn ihr am Tag da seid oder in der Dämmerung, siehst du dann auch irgendwie zwischen Sträuchern deinen Freund? Nein. Das nicht? Nein. So, jetzt dauert das eine Viertelstunde. Dann, währenddessen hast du vielleicht mit dem Fahrer von nebenan oder Fahrerin ein bisschen geplaudert. Ja. Zwischenfrage, baggern die dich dann auch an? Ja, die denken, du willst da auch wegen Sex. Ja, des Öfteren. Aber Sex läuft bei dir da nicht? Nein. So, jetzt kommt nach einer Viertelstunde kommt dein Freund von dem anonymen Sex aus dem Gebüsch wieder zurück. Mhm. Was ist denn das für ein Gefühl für dich dann, Mensch? Wenn er noch ja, die Aura hat von all dem, was da gerade passiert ist. Also wir reden also sehr oft auch darüber, was passiert ist. Also er schildert dann auch detailliert, also oral oder so und das haben wir gemacht. Richtig. Mhm. Oder wenn es gut war oder wenn es schlecht war, woran es gelegen hat, dass es nicht gut war oder irgendwie solche Sachen. Mhm. Es macht dir nichts aus? Nein. Also mittlerweile nicht mehr. Ich habe mich da, wie gesagt, so nach 2, 3, 4 Monaten mit abgefunden und Aber warum, würde ich jetzt so formulieren, tust du dir das an und fährst dann noch sogar mit dahin? Warum fährst du mit dahin? Ja, vielleicht ist das so, also am Anfang war es so, dass ich sehen wollte, wie läuft das ab? Mhm. Weil er kann mir ja viel erzählen, aber ich möchte halt auch dann mal gerne sehen, was dann da so abläuft. Oder war da vielleicht immer noch ein bisschen Skepsis, ob da auch Frauen sind, dass er es mit Frauen tut? Vielleicht auch, kann auch sein. Ja. Das kann gut sein. Ja. Ja, und dann hat sich das in Anführungsstrichen so ein bisschen eingebürgert, dass ich dann halt auch so Leute kennengelernt habe und auch dann meistens deswegen auch mitfahre, um zu gucken, na, trifft man jemanden da? Sind das denn vorwiegend Männer, die du da kennengelernt hast? Ja. Nur Männer. Und die das mittlerweile auch kapiert haben, dass du gar keinen Sex willst, sondern einfach nur eine gute Gesprächspartnerin bist. Richtig, genau. Und wissen die auch, dass du mit deinem bisexuellen Freund da bist und wie das alles, die finden die nicht merkwürdig. Viele denken auch, also fremde Leute oder eben Männer, die dorthin kommen, denken, na, vielleicht ist das ein Pärchen, die noch eine dritte Person suchen oder die auch ein Pärchen suchen, aber an dem ist ja nun mal nicht. Ja, aber das wäre jetzt auch vielleicht mal eine Idee, dass ihr mal was zu dritt macht mit einem dritten Mann. Nee, möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Nee, also so eine Neigung habe ich nicht. Und ich habe mit ihm da auch mal drüber gesprochen, weil uns halt schon mehrere angesprochen hatten. Mhm. Und er sagte aber auch von sich aus, also das möchte er auch. Mhm. Er ist sich ganz sicher, dass er ausschließlich interessiert ist an diesem Sex, an diesem schnellen Sex. Er will sich nie in einen Mann verlieben. Nein. Also insofern ist es gar keine Konkurrenz zu dir. Nee. Er braucht einfach noch diese Art der Sexualität und damit ist es dann auch gut. Eben, und ich denke mal, dass das auch das Beruhigende für mich ist. Also ich finde es toll, wie ihr das managt. Ja, ich denke halt so, in der heutigen Gesellschaft sollte es mehr so Akzeptanz geben. Absolut. Man ist eben ja eigentlich so in einer sehr offenen Gesellschaft, in Anführungsstrichen. Naja, auch oftmals noch in einer sehr spießigen Gesellschaft. Ja, aber es sollte mehr solche Leute geben, die auch sowas akzeptieren. Ja. Ich meine, ich sehe genug, wie viele Autos dort Kindersitze drin haben, wie viele verheiratete Männer das sind. Und ich denke einfach, man soll darüber sprechen und dann... Die Liebe war bei euch so groß oder von deiner Seite zu ihm so groß, dass du gesagt hast, okay, wenn du mir wirklich die Wahrheit sagst und ich kann das richtig verstehen, was da abgeht, können wir uns arrangieren, kann ich mich damit abfinden. Genau. Wäre das umgekehrt auch so? Würde er mit dir auch so verfahren, wenn du jetzt Gelüste hättest, anderer Natur? Weißt du das? Ich denke schon. Ja. Ich denke auf jeden Fall schon, denn ich denke mal, wir führen eine sehr offene Beziehung. Mhm. Wir wohnen auch nicht zusammen. Ach so. Aber ich denke doch mal, dass wir eine sehr offene Beziehung führen, läuft, dass jeder läuft, das machen kann. Ja. Oder will. Läuft der Sex, den er da mit den Männern auf diesen Parkplätzen hat, immer safe ab? Ja. Ja, das ist ja für dich auch wichtig. Ja, ne? Sehr wichtig. Und da legt er auch sehr große Dennoch, Wert drauf. Wenn du dann danach mit deinem Freund schläfst, ist das nicht ein bisschen ein seltsames Gefühl, die Vorstellung, gerade von vielleicht von einem Tag oder von einem halben Tag hat er noch mit einem fremden Mann darum gemacht und jetzt mit mir? Nee, gar nicht. Also ich habe das. Ist das so ein neutrales abgemacht? Gefühl oder ist das ein neutrales Gefühl? Das ja. interessiert dich gar nicht. Oder? Ja. Oder es ist auch kein positives Gefühl, dass sich das sogar ein bisschen erregt oder anregt. Nein, das auch gar nicht. Mhm. Also ich beziehe mich dann nur auf meinen Freund mhm. und ich denke dann auch gar nicht an die kleinen neckischen Spielchen, die dann da mhm. am Abend oder Nachmittag getrieben wurden. Wie oft kommt das denn vor, dass ihr auf so einen Parkplatz fahrt? Also in einer Woche 2-3 Mal. Ach doch, so oft. Ja. So oft. Ist denn der Sex zwischen euch beiden auch noch für dich ausgesprochen gut und befriedigend? Gut und häufig. Gut und häufig? Ja. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn das nachgelassen hätte, dann hätte ich schon so ein sehr, sehr schlechtes Gefühl gehabt. Denkst du manchmal beim Sex mit deinem Freund, na, wo ist der jetzt mit den Gedanken? Ist der jetzt bei mir oder ist der bei den Karls auf dem Parkplatz? Am Anfang. Am Anfang. Am Anfang. Wir schauen uns auch schon mal gemeinsam Männerpornos an. Mhm. Also das macht mir auch nichts mehr aus. Also mhm. er hat mal gesagt, ich habe jetzt hier so ein Filmchen und mhm. wolltest du mal reingucken? Mhm. Ja, habe ich gesagt, zeig mal. Mhm. Und um auch mal zu sehen, was da abläuft. Ich hatte da ja überhaupt keine Vorstellung. Ja, ja, na klar. Na? Hat man als Frau ja auch nicht so. Nee. Also Petra, also Respekt. Ja. Wirklich Respekt. Finde ich ein tolles Modell, was ihr da lebt. Ja, und ich hoffe, es kam auch sehr glaubwürdig rüber, dass du dich da nicht verbiegst, sondern es ist wirklich so, wie du das jetzt geschildert hast. Und eure Beziehung ist dadurch gerettet worden. Ne? Sonst hätte es ja auch passieren können, dass du sagst, nee, will ich nicht. Und er sagt ja, ich brauche es aber. Also er hat hätte damit sich gerechnet, dass ich auf jeden Fall sofort einen Schlussstrich ziehe. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben dann mehrfach drüber gesprochen und... Ja. Dann ist das auch wieder ins Reine gekommen. Also, jetzt sollten wir vielleicht die Chance nutzen, morgen mit deinem Freund zu reden. Ich gebe mir Mühe. Bei dem Thema, wir können ja in der Tat... Er hat zugehört. Ja, also meine Redaktion kann ja gleich mit dir nochmal reden. Ja. Wenn er Lust hat, können wir das gerne morgen machen, weil das nun wirklich dann zum Thema passt. Ja, super. Alles Gute. Dann soll ich dranbleiben. Nee, du legst auf und die Redaktion ruft dich nochmal an gleich. Alles klar. Alles Gute, Petra. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, also morgen heißt unser Thema anonymer Sex und ich möchte mich mit euch unterhalten, wie ihr auf so sexuelle Sphären, sage ich mal, steht. Also Leute, die gerne die gerne in Darkrooms gehen. Leute, die gerne auf diese Parkplätze fahren und da wirklich den anonymen Sex suchen. Oder Leute, die in Erotik oder Sexkinos gehen und da läuft dann eben auch was auch immer. Oder Leute, die auch zur schnellen Nummer halt zu einer Prostituierten gehen. Leute, die einfach Sex mit Menschen haben, die sie eigentlich nicht kennen und dadurch ist es ein anonymer Sex. Das ist unser Thema morgen. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wir haben 1.33 Uhr und 7 Sekunden. Das heißt für mich, wir machen eine ganz kleine Pause. Nur 33 und 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 8110. Ein Fax habe ich bekommen von Roland aus Schwerin. Und Roland aus Schwerin schreibt, ich finde, lieber Domian, ich finde sehr gut, dass du neulich im ZDF bei Kerner die Leiden der Deutschen nach und während des Zweiten Weltkrieges thematisiert hast. Hoffentlich wird das demnächst ein großes gesellschaftliches Thema. Das hoffe ich auch sehr und das sieht ja auch so aus, als würde man doch sehr viel und sehr gesellschaftlich breit gefächert darüber sprechen. Und ein Fax aus Dessau von Marlies, die schreibt, lieber Domian, ich möchte gerne mit dir über das Thema Orte, die mein Leben verändert haben, reden. Sollte das nicht klappen, so kann ich auch mit dir über jedes andere Thema sprechen. Also vielleicht morgen zum Thema anonymer Sex. Liebe, wer war's? Liebe Marlies aus Dessau. Ich möchte mit dir morgen über anonymen Sex reden, über anonymen, schmutzigen Sex. Und da musst du auspacken, da will ich alles wissen. André ist da, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja. Das ist André. Der André. Recht herzlichen Dank für deine Sendung und an dich und deine Frau. Dankeschön. Das ist echt fantastisch. Das freut mich. Was ist dein Thema? Ich rufe an wegen dem Thema von gestern. Orte, die mein Leben verändert haben. Mhm. Und zwar ist es so, ich bin aus den alten Bundesländern, aus Sachsen. Mhm. Und aus den neuen Bundesländern. Ja, genau, so rum. Jetzt bin ich in den alten Bundesländern. Jetzt bist du genau. Und ja, ich habe eigentlich eine ziemlich lange Vorgeschichte. Ich wurde mehrmals operiert und habe dadurch auch Narben am Hals oder an der Zunge operiert. Also irgendetwas ist geschehen an einem bestimmten Ort und deshalb wurdest du mehrfach operiert? Nein, das ist nicht an einem bestimmten Ort geschehen. Mhm. Alles in allem, sage ich mal so, durch meine ganze Vorgeschichte, mein ganzes Leben, was ich bisher hatte, habe ich ziemlich starke Depressionen gehabt, habe mir Selbstmordversuche hinter mir und ja, bin dann halt in die alten Bundesländer, um halt alles nochmal neu zu versuchen, mein ganzes Leben nochmal neu in Schwung zu bringen, versuchen eine feste Arbeit zu kriegen und irgendwie mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Ja, und hatte mir aber auf der anderen Seite wiederum vorgenommen, dass wenn das nicht klappen sollte bis zum Dezember letztes Jahr, dass ich dann halt wirklich einfach einen Schlussstrich ziehe und halt einfach Schluss mache. Wie, du hast dir vorgenommen, wenn ich bis da das Ziel nicht erreicht habe, bringe ich mich um? Ja, genau. Das heißt im Dezember 2001? Ja, genau. Also ich hatte mir fest vorgenommen, das Silvester 2001 nicht mehr mitzuerleben, insofern das nicht klappen sollte. Mhm. Wie war denn der Stand der Dinge so im Dezember? Sah es so aus, als hättest du was geschafft, oder? Nein, absolut schlecht. Das heißt, sah schlecht aus und dann rückte der Dezember immer näher? Ja, ich bin im November hierher gekommen in die alten Bundesländer. Hab versucht, eine Arbeit zu bekommen, das hat aber alles hinten und vorne nicht geklappt, weil ich halt keinen Führerschein habe, ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja, also du konntest nicht Fuß fassen? Nein, absolut nicht. Nun bin ich ja in der sehr erfreulichen Situation, mit dir reden zu können. Das heißt, du hast dir nicht das Leben genommen. Nein. Ende Dezember im letzten Jahr. Nein, das hat auch einen Grund. Jetzt erzähl mal den Grund. Und zwar, ich war im Dezember in einer Disco im Apfelbaum in Würzburg. Und ja, ich habe dort ein Mädchen kennengelernt. Dann im Dezember, an diesem Tag. Und man ist halt ins Gespräch gekommen. Sie hat mir ziemlich gut gefallen. Und ja, dann sind wir halt zu ihr gefahren, haben uns die ganze Nacht eigentlich nur unterhalten. Und es stellte sich heraus, dass sie ebenfalls aus den neuen Bundesländern ist, dass sie aus derselben Stadt kommt wie ich. Sag bloß. Ja. Das ist ja ein Schicksalswink, ist das ja. Genau. Und der Höhepunkt war eigentlich noch, ich habe Dart gespielt, also richtig in der Mannschaft und so. Ja. Und sie hat in demselben Verein gespielt. Ja, wir haben uns aber nie irgendwie gesehen oder so. Jetzt kann ich mal ganz überspitzt sagen, diese Diskothek hat dein Leben insofern radikal verändert, weil diese Diskothek und die Begegnung dort dein Leben gerettet hat. Auf jeden Fall. Das heißt, genau. Ja, ganz ernsthaft, André, wenn du dieses Mädchen nicht getroffen hättest, hättest du dich getötet? Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte mir einen Tag zuvor schon 3 Packungen Schlaftabletten gekauft. Also mein Schluss, der stand hundertprozentig fest. Du bist ja noch so blutjung, du bist 22 erst. Ja, aber ich habe halt schon ziemlich viel erlebt, was manche Leute mit 50 noch nicht erlebt. Hast du gerade angedeutet, sag mir doch nur mal so in ein paar Stichworten, warum du so viele Operationen hast über dich ergehen lassen müssen. Ja, Operationen hatte ich bis zum ersten Lebensjahr. Ich wurde am Hals operiert, weil ich kurz davor war zu ersticken. Ich wurde an der Zunge operiert, da wurde mir oberhalb der Zunge und vorne von der Zunge was weggeschnitten. Warum? Weil diese Zunge angeschwollen war und durch diese Anschwellung die Luft verschlossen hatte. Das hört man, hört das jetzt beim Sprechen auch noch, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung war. Da ist halt meine Aussprache auch etwas schlecht. Ja, na gut, man kann es gut verstehen, aber man hört, dass irgendwas mal geschehen. Ja, und manche Leute machen sich dann halt darüber lustig. Und das geht dann doch schon ganz schön an die Nerven. Also das heißt, du bist als Kind und Jugendlicher sehr viel krank gewesen? Ja. Mit der Zeit hat man dann gelernt, damit zu leben. Was waren denn danach noch? Welche Erkrankungen haben dich denn dann gebeutelt danach noch? Ja, das Schlimmste war eigentlich, man hat bei einer Operation anscheinend meinen Gesichtsnerv irgendwie erwischt. Und dadurch ist halt meine rechte Gesichtshälfte gelähmt. Das heißt, ich kann das rechte Auge und den rechten Mund nicht bewegen. Mhm. Das sieht dann schon ein bisschen komisch aus, wenn ich zum Beispiel lache, dann bewegt sich halt nur der linke Mundwinkel und das sieht man dann halt schon. Mhm. Ja. Also da hast du wirklich viel mitgemacht. Das kann ja, man, glaube ich, jetzt auch schon ermessen. Das fängt dabei an, dass Leute sich drüber lustig machen, irgendwelche Sprüche machen. Dann. Aber weißt du, was wirklich völlig verrückt ist? Dass du in der Situation dann ein Mädel triffst, dich verliebst und die auch noch aus deiner Stadt kommt. Und auch noch in deiner unmittelbaren Umgebung eigentlich früher gelebt hat. Ja, vor allem. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist was ich ja an der ganzen Sache bis heute noch nicht verstanden habe. Sie ist ein ganz normales Mädchen und sieht ganz normal aus, wie jedes andere Mädchen auch. Aber akzeptiert mich halt so, wie ich bin und nimmt mich einfach so, wie ich bin. André, weil du ein netter Typ bist und sie nicht so viel Wert auf Äußerlichkeiten legt. Ja. Das ist doch eine tolle Sache. Das ich muss sagen, solche Frauen müsste es mehr geben. Tja. So, jetzt seid ihr beiden Tuchteltauben glücklich verliebt miteinander. Auf jeden Fall. Super. Wir sind seit Dezember super zusammen. Wir haben noch nicht einen Streit gehabt. Toll. Ja. Ja. Das ist eine schöne Nachricht und eine schöne Geschichte. Gut, dass du durchgekommen bist, um sie mir zu erzählen. Freue ich mich auch. Und du grüßt herzlich deine Freundin. Wie heißt sie? Mach ich. Sie heißt Heike, aber Heike. Sie steht halt schon. Ja, aber die Heike grüßt du herzlich von mir. Mach ich auf jeden Fall. André, alles Gute. Ja, tschüss. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Achim. Achim ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Achim. Hallo Domir. Dein Thema. Ich bin Bestattungsunternehmer und bin dies in Deutschland am Propos bekannt zu geben, dass man Einäscherung in Holland vornehmen lassen kann und dass das holländische Bestattungsrecht ein anderes Bestattungsrecht ist wie in Deutschland. Aha. Was bedeutet das genau? Welche Vorteile hat das holländische Bestattungsrecht gegenüber dem deutschen? Das holländische Bestattungsrecht hat den Vorteil, dass man die Urne dort mit nach Hause nehmen darf und dass man die Asche trennen kann. Was heißt trennen? Ein Stückchen für die Tante? Ein bisschen? Ja, das könnte man unter Umständen auch, aber man kann etwas in ein Amulett einfüllen und den Rest der Asche in den Garten beisetzen. Also alles, was würdevoll und pietätvoll ist, das gestatten die Holländer. Also das heißt, man kann sich in Holland verbrennen lassen und man bekommt dann die Urne ausgehändigt und nimmt die dann quasi in der Handtasche mit nach Hause. Ja. Jetzt mal salopp ausgedrückt. So salopp kann man das ausdrücken. Ja. Und man darf dann wirklich frei entscheiden, was man mit der Asche des Verstorbenen machen möchte. In Holland. In Holland. In Holland. Das heißt, ich darf es nicht mehr nach Hause nach Deutschland nehmen und in meinen Garten streuen. Man ist verpflichtet, wenn man die Asche über die Grenze bringt, dem zuständigen Friedhofsamt zu übergeben. Muss man aber auch nicht machen. Es wird nicht kontrolliert. Ja. Ist das jetzt eine Besonderheit, dass du mir das erzählst, dass man das in Holland machen kann? Wissen das nicht so viele Leute? Nein, das wissen nicht so viele Leute. Und wie machst du die Leute, jetzt außer hier in der Öffentlichkeit jetzt zu sprechen, zum Beispiel darauf aufmerksam? Wirbst du oder? Nein, wir sind mit verschiedenen Fernsehsendern. Wir fahren jetzt mit dem WDR 3 nächste Woche Donnerstag mit dem Bus. Fahren wir nach Holland und dann wird dieses Krematorium besichtigt, dass die Leute auch mal dieses Streckensgespenst, was sie in den Köpfen haben, mal rauskommt und sie sehen, so wie eine richtige Feuerbestattung vonstatten geht. Das ist ja abgefahren. Das heißt, es gibt so eine Art, auch salopp ausgedrückt, Kaffeefahrt ins Krematorium. Ja, wir nennen das Informationsfahrt. Ja klar, aber es ist quasi so eine, ihr sitzt im Reisebus und fahrt alle ins Krematorium und guckt euch da an. Ja, das ist ja interessant. Was sind denn das für Leute, die da mitfahren? Ja, alle Altersklassen. Junge und ganz Alte? Junge, Mittelalter und auch Alter. Mhm. Und was ist da so für eine Stimmung in dem Bus? Ist das eine beklemmende Stimmung, wenn ihr losfahrt, von wo auch immer von wo rufst du an? Aus Leverkusen. Also aus Nordrhein-Westfalen, das ist ja nicht so ganz weit. Was ist da für eine Stimmung in dem Bus, wenn ihr dann Richtung Holland fahrt? Ja, man muss dazu sagen, wenn die Leute morgens, wir nehmen also zwischen 40 und 45 Leute, wie jetzt nächste Woche Donnerstag, nehmen wir 42 Leute, das Fernsehteam vom WDR 3 kommt mit und auch ein Pastor kommt mit. fahren wir also morgens dahin, dann sind wir so gegen circa 9:30 in dem Krematorium, mhm, besichtigen das ungefähr bis 1 Uhr. In diesem Krematorium ist auch eine Restauration drin, mhm, also wo man das sogenannte, wie man im kölschen Raum sagt, Reuessen, mhm, abhalten kann. Ja, aber das vertiefen. Nochmal die Frage in dem Bus, die Fahrt dorthin, du hast es ja nun schon hinter dir, schon mehrfach gemacht, so habe ich es verstanden. 20 Mal ungefähr. So habe ich es verstanden, ja. Herrscht da so auf der Hinfahrt herrscht schon, dass die Leute da so ein Kloß im Bauch haben. Genau. Weil sie nicht wissen, was sie erwartet, ja, weil ja das, dieses ganze Schreckensgespenst, was sie, mhm, immer darüber hören, in den Köpfen ist. Ich will dir sagen, ich stelle mir das auch schauderhaft vor. Wieso? Man hat ja gar keine Vorstellung, so wie das dann abgeht, diese Verbrennungen, und dann weiß man gar nicht, ob die Asche des Angehörigen auch wirklich in das Töpfchen kommt, was man hinterher ausgehändigt kriegt und so weiter. Beschreibt das doch mal noch ein bisschen ausführlicher. Wenn ihr dann ankommt, kann man wirklich einer Verbrennung beiwohnen und zusehen, wie eine Leiche verbrannt wird? Das würde zu lange dauern. Aber man kriegt das demonstriert, dass also nicht zwei oder drei, geht auch von der technischen Seite gar nicht in den Kremierungsofen kommen, mhm, sondern dass jeder Leichnam einzeln verbrannt wird. Und das wird demonstriert, wie das vorgenommen wird. Aber nicht mit einer wirklich realen Leiche? Wir haben es vor 3 Wochen mal real gemacht, weil die Angehörigen damit einverstanden waren. Mhm. Also dann kann man durch irgendein Sichtfenster gucken, wie der Leichnam in Flammen aufgeht. Ja. Ja. Und in diesem Krematorium wird wirklich immer nur eine Leiche verbrannt, nacheinander. In jedem Krematorium, ob das in Deutschland oder wo ist, immer nur eine Leiche. Immer nur eine. Immer nur. Also in jedem Krematorium bekommt man wirklich seinen Angehörigen wieder. Mhm. Du hast gerade so eine Bemerkung gemacht, das würde viel zu lange dauern. Wie lange dauert das denn, bis ein Mensch dann restlos verbrannt ist? Das dauert ungefähr 60 Minuten. Eine Stunde? Ja. Eine Stunde, bei wie viel Grad? 1000 Grad. 1000 Grad. Sind denn dann die Knochen auch alle schon zerbröselt oder müssen die hinterher nochmal durch eine Mühle zermahlen werden? Die werden nachher, also man darf sich das nicht so vorstellen, der Sarg, der verpufft, und wir Menschen bestehen ja über 90% aus Wasser. Mhm. Es bleibt also wirklich nur noch das Knochengerüst da. Mhm. Und die Holländer, weil man in Holland das auf Streuwiesen verstreuen, mhm, kann, wird das nochmal gemahlen. Das heißt, es ist wirklich so ein ganz, ganz feiner Sand, Asche. Also es ist ein feiner Sand. Ist ja. Ja. Wird denn der Sarg, in dem der Leichnam liegt, wird der mitverbrannt? Der wird mitverbrannt. Der wird mitverbrannt. Das heißt, hinterher in der Asche des Angehörigen befindet sich auch Asche des Sarges. Nein, die verpufft ganz. Ja, verpufft das? Das verpufft. Weil es so heiß ist, oder? Ja, weil es so heiß ist. Auch, mhm, unsere Haut, alles, was wir, ist nur allein noch das Knochengerüst. Mhm. Ja. Wie ist das so mit Gegenständen, die ja nun viele Menschen in sich tragen? Künstliche Titangelenke oder Herzschrittmacher und sowas. Was ist da? Die Herzschrittmacher müssen vorher entfernt werden. Mhm. Und die künstlichen Gelenke, die werden herausgenommen, und Goldringe und das Gold in Holland, kann man nur von Holland sagen, mhm, das wird herausgefiltert und wird an behinderten Werkstätten zur Verfügung gestellt, dass sie damit irgendwelche Einrichtungen wieder erwerben können. Das sind ja eigentlich dann so pathologisch-chirurgische Eingriffe. Wo werden die vorgenommen? In dem Krematorium oder noch? Der Herzschrittmacher lassen wir hier bei uns in der Pathologie entfernen. In der Pathologie. Und, mhm, größere Eingriffe? Nein, das ist also nur ein Schnitt von in der Haut. Nee, ich meine, wenn es größere Eingriffe sind, so ein Gelenk beispielsweise oder so. Das bleibt so lange drin, bis der Einäscherungsvorgang abgeschlossen ist. Ach so, in dem Krematorium? Ja, in dem menschlichen Körper. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht immer richtig verstanden. Also wenn ich jetzt ein Titangelenk habe, ja, nehmen wir mal an, wird das denn, bevor der Körper verbrannt wird, aus dem Körper herausgetrennt? Nein. Nein. Ach so. Nur der Herzschrittmacher. Ah, jetzt verstehe ich. Das bleibt dann drin und wird hinterher dann entnommen. Das wird hinterher entnommen. Ich verstehe. Wie ist denn die Stimmung bei den Menschen, wenn die, wie du es gerade gesagt hast, jetzt sogar real so eine Verbrennung sehen konnten? Steht man fassungslos davor und schweigt, oder? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist also so eine unterschiedliche Stimmung. Der eine sieht das so und der andere sieht das sehr realistisch. Mhm. Realistisch heißt, dass man spricht sachlich darüber. Man spricht sachlich darüber. Mhm. Weil die Holländer legen also sehr viel Wert darauf, dass da also, wenn wir an die Kremierungsöfen gehen, da also uns sehr ordentlich, würdevoll auch benehmen. Mhm. was ja auch sehr wichtig ist. Ja. Du kannst ganz hundertprozentig zusichern, dass die Asche, die man dann bekommt, in der Urne auch wirklich die Asche des Angehörigen ist und nicht, dass das irgendwie verwechselt wurde oder... Nein, hundertprozentig. Jetzt sagtest du gerade, dass da auch eine Restauration ist, also eine Art Cafeteria oder ein Imbiss. Da sind drei verschiedene Formen von Räumen zum Sitzen, zum Stehen oder zum Sitzen und Stehen. Mhm. Kann man denn, wenn man das so gesehen hat, dann sich da ein Würstchen essen danach? Oder Kaffee trinken? Ja, Moment. Also ist ja so, dass die Leute, die die Trauerfeier machen, ja nicht mehr mit runtergehen. Das machen ja nur unsere Besucher. Ich meine jetzt eure Besucher. Das machen die alle. Ja. Und da ist die Stimmung dann auch ein bisschen lockerer schon, oder? Dann ist die Stimmung schon lockerer. Werden auch Scherze schon mal gemacht dann? Werden auch hier und da schon mal Scherze gemacht, ja. Ja. Also das passiert dann nachher. Vor allen Dingen dann im Bus, wir fahren dann auf den Blumenmarkt, im Dezember fahren wir auf den Weihnachtsmarkt von Aachen. Danach dann zur Abpufferung ein bisschen. Ja. So, und dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann ist also meistens wieder eine sehr, sehr lockere Stimmung. Das heißt, du betreibst richtig gute Kundenpflege, ne? Das sind ja deine Kunden, die irgendwann mal, vielleicht in Jahren, oder vielleicht auch, wir wollen es nicht hoffen, bald eventuell in deine Hände geraten. Ja. Ne? Ja. Klingt im ersten Moment ein bisschen sonderbar, aber warum nicht? Es ist ja sehr gut sogar, wenn man darüber gut informiert wird. Ja, warum sollen dann die Leute diese Hirngespenste haben, dass in so einem Ofen zwei oder drei Leute informiert werden, damit die Leute das mal richtig sehen können? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wir haben irgendwann mal vor 8 Jahren gesagt, wir müssen den Leuten das mal irgendwie versuchen, näher zu bringen, wie das wirklich geht. Ist natürlich auch eine ganz findige Werbeidee, ne? Weil ich las mal irgendwann, dass so das Bestatterwesen in Deutschland schon unter großem Konkurrenzdruck steht. Ja. War vor 8 Jahren und dann sind wir hingegangen und haben dann mal die Kunden angeschrieben, die ein Jahr vorher bei uns eine Feuerbestattung durchführen haben lassen von einem Angehörigen. Und dann haben wir von den 50 Briefen haben wir auch 10 sehr große Kritiken zurückbekommen. Und dann haben wir das nochmal so gehandhabt. Ja, und dann sind die Leute schon alleine gekommen. Und wie ist das jetzt so? Wie oft fahrt ihr in einem halben Jahr beispielsweise? Also momentan ist es so schlimm, dass wir jeden Monat einmal fahren. Jeden Monat einmal. Würdest du dich selbst auch verbrennen lassen? Ja, ich bin 52, habe ich schon nicht drüber nach. Na, das ist ja auch ein Ding. Da ein Bestatter, der den ganzen Tag mit dem Tod zu tun hat und mit solchen Sachen, denkt nicht darüber nach. Also, ich denk mal so, das soll meine Frau mit unseren Töchtern festlegen, wie sie es gerne hätten. Ja, ich habe aber jetzt dich persönlich gefragt, wie du es für dich gerne hättest. Also, ich habe meine Eltern vor kurzer Zeit verloren, innerhalb von einem Jahr. Mhm. Und die habe ich beide erdbestatten lassen. Wahrscheinlich wird es für mich auch in Frage kommen. Mhm. Weil ich denke mal, dass meine Frau das nicht will. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr emotionale, subjektive Entscheidung, ne? Ob man nur erdbestattet werden möchte oder verbrannt werden möchte. Ja, es kommt ja heute, die Feuerbestattung kommt ja immer mehr. Wie teuer ist eigentlich so eine Feuerbestattung? Die reine Bestattung, die reine Feuerbestattung, ja die ist von jedem Krematorium zum Krematorium Unterschied. In Köln ist die reine Kremierung am preiswertesten. Und dann Köln, Düsseldorf und Geleen, die sind also im Preis gleich. Also Köln kostet 300, ich muss das jetzt noch in Mark sagen, weil ich noch nicht so richtig... Ja, sag's ruhig. 380 Mark hat das in Köln gekostet. Also kann man sagen, dass wenn auch Preisunterschiede da sind, dass die Feuerbestattung letztendlich günstiger ist als die Erdbestattung? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Weil man die teuren Erdgräber nicht dazu kaufen muss. Ne? Ich würde es, glaube ich, auch machen bei mir. Ja, mir ist es leider, aber man macht sich doch Gedanken darüber. Also ich stehe so eher auf dem Standpunkt, mir ist es völlig egal, was man mit mir macht. Vielleicht stelle ich mich auch einer Universität zur Verfügung, dass die an mir rumschnibbeln können. Das ist vielleicht noch sinnvoller. Hast du Familie? Ich habe keine Kinder. Aber Ehefrau? Nee, ein Freund. So, wäre der damit einverstanden? Das weiß ich nicht. Ich finde, dass... Weil nämlich dann fängt es ja an. Du hast recht. Wenn einer stirbt, wie trauert der andere. Genau. Man ist also so, dass man da, glaube ich, ein bisschen zu egoistisch drin ist. Nämlich jeder andere kann die Grabstelle benutzen. Ja. Ja. Und der Freund kann das dann nicht. Das ist ein sehr richtiger Hinweis. Ich glaube, dass letztendlich die Angehörigen es entscheiden sollen. Nämlich, was macht der Freund denn später? Mhm. Jeder kann eine Grabstätte besuchen und er hat keine Möglichkeit, irgendwo, wenn man das anonym macht, nirgendwo an eine Anlaufstelle. Guter Hinweis, finde ich sehr, sehr richtig so. Lieber Achim, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja, bitte. Und wir können das ja demnächst dann auch im WDR-Fernsehen, wie du sagst, uns mal angucken. Bei Hier und Heute. Bei Hier und Heute. Weißt du schon ein Datum? Nein, das weiß ich nicht. Das wird am 25. gedreht. Aha, na gut, aber das kann man also nächste Woche Donnerstag über die Fernsehzeitung dann ja erfahren. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Nancy, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Nancy. Hallo Jung. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir unterhalten uns über was? Über das Sexleben. Über Sexleben. Darf ich dich denn mal mit deinen zarten 23 Jahren fragen, was du zu dem Thema denkst, über das wir gerade geredet haben? Würdest du dich Feuer bestatten lassen wollen? Also ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht so genau hingehört, weil ich jetzt schon... Achso, okay, dann vertiefen wir das jetzt nicht. Wir haben auch nicht mehr so ganz viel Zeit, dann gehen wir jetzt direkt zu deinem Thema. Ja. Sex. Sex, ja, genau. Was genau? Also mein Partner und ich, wir sind jetzt schon so 2 Jahre zusammen. Mhm. Dann war er mal ein Jahr weg. Wie? Während also der 2 Jahre war er ein Jahr weg? Ja, nein, also insgesamt 3 Jahre und ein Jahr davon war er weg. Mhm. Und und wir haben ein super Sexleben zusammen. Toll. Und probieren eine ganze Menge aus und sind da ziemlich fantasiereich. Ich gratuliere, wo liegt das Problem? Weil wir wollen jetzt, also wir haben schon öfter mal überlegt, jemanden dazu zu nehmen. Mhm. Und er würde halt lieber gern mit einer Frau irgendwie so noch mit dazu. Ha, und du lieber mit einem Mann. Und ich lieber mit einem Mann, genau. Nehmt doch eine Frau und einen Mann. Ja, das haben wir auch schon überlegt. Aber dann kommt wieder dieses Problem, wenn man ein Paar findet, was das machen würde, dann muss man sich mit denen treffen und dann ist das alles so steif und dann ist das alles noch so, oh Gott, wie fängt man da jetzt an? Mhm. Und aber das ist ja mit einer Einzelperson genauso, die ihr dazu... Ja, nehmen. Das ist ja das Problem, weil wenn man dann beim Akt ist, dann hat man immer Lust und wenn die dann direkt vor einem stehen würden, dann würde man sie, glaube ich, auch nehmen. Aber wenn das dann also jetzt alles so geplant wird, ich denke, das ist dann das Problem, weil wir planen ja... Du hast keine Lust, mit den Leuten vorher auf dem Sofa zu sitzen und Kirschtorte zu essen und über das Wetter zu reden. Genau. Sondern du willst knallhart direkt ran. Genau. Und dann die Leute danach nie wieder sehen. Ja, vielleicht sollten wir uns wirklich, ich sehe, unsere Zeit rennt jetzt weg, morgen weiter unterhalten. Morgen heißt das Thema anonymer Sex und letztendlich willst du anonymen Sex haben. Genau. Ne? Also... Genau, das wäre nicht schlecht, wenn wir morgen nochmal miteinander... Ich würde das fast so sagen, weil jetzt hetzen wir uns. Wir haben noch eine Minute Sprechzeit und das ist ja, bringt es dann ja nicht. Ja. Ne? Hast du denn morgen Abend Zeit? Ja, klar. Hm. Seit wann, aber die Frage frage ich jetzt noch. Seit wann kommt das? Ist das so aufgekommen, der Wunsch bei euch? Das ging eigentlich recht flott, also weil wir da auch ziemlich locker sind. Und das kam eigentlich ziemlich flott. Aber keiner von euch beiden hat bisher Erfahrung mit solchen Aktionen, Aktivitäten. Also ich war schon mal im Zwingerclub, hab da aber allerdings nicht mit anderen Pärchen oder so, das nicht, nein. Also wir hatten auch schon mal überlegt, zusammen im Zwingerclub zu gehen, aber... Was hast du denn im Zwingerclub dann gemacht alleine? Also ich war damals mit einer Freundin und dann haben wir da so mal geguckt. Und also man kann ja auch hingehen, um einfach erstmal zu gucken, wenn man nicht wirklich sich da... Ach, man kann zum Spannen da hingehen. So ungefähr, ja. Also jetzt nicht so auffällig, aber man kann ja schon da mal reinschnuppern. Wahrscheinlich dürft ihr Frauen das wieder eher als wir Männer, ne? Die Mädels dürfen, ich sag, wahrscheinlich dürft ihr Frauen das eher als wir Männer, da mal einfach nur so zum Gucken. Genau, die Frauen kommen ja meistens auch noch kostenlos rein. Ah, die Welt ist ungerecht. Die kommen umsonst rein und dürfen dann noch spinksen. Genau. Und unser Eins muss dann direkt zur Sache gehen, ne? Und Kohle hin. Ja, genau. Mann, Mann, Mann. Ja, Nancy, also ich freue mich jetzt sehr auf dich morgen. Ruft ihr denn an, oder? Wir rufen dich an, genau. Super. Weißt du, was besonders scharf wäre, wenn dein Freund morgen auch da wäre? Der sitzt neben mir. Ach, das wäre wunderbar. Das heißt, morgen kann ich mich mit ihm auch unterhalten, mit euch beiden. Ja, kann genau so machen wir es. Morgen mit Nancy und, wie heißt dein Freund? Peter. Nancy und Peter sind morgen angesagt schon mal in meiner Show zum Thema anonymer Sex. Alles klar? Okay, alles klar. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Ja, auch. Tschüss. In der Technik. Michael Jansen und ich habe es dir nun schon mehrfach gesagt, unser Thema morgen heißt anonymer Sex. Wer von euch steht auf diese Form der Sexualität, also Sex mit Menschen, die man nicht kennt, gar nicht kennt, die man vielleicht gar nicht mehr sehen kann, wenn man es irgendwie nachts in irgendwelchen Gebüschen treibt oder in Darkrooms oder im Sexkino. Wer macht das von euch? Wer macht das gerne von euch? Oder wer macht das auch gerne und macht das aber heimlich? Also da können wir, glaube ich, eine ganze Menge reden. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, ab 0 Uhr sind wir erreichbar hier für euch. Ich freue mich drauf und sage jetzt eine gute und schöne Nacht. Ciao.